Ja, hallo, hallo, herzlich willkommen zu Reibungspunkt. Wir haben gerade 21 Uhr, 4 Minuten und 17 Sekunden oder so zeigt es bei uns auf der Uhr an. Wir haben euch heute einiges mitgebracht. Genau, wir haben ein Interview zu einer Demonstration, die am Freitag in Jena stattfinden wird, zu dem Thema kein Volk, kein Fest, kein Volksfest. Was es damit auf sich hört, dazu haben wir ein 14 Minuten Interview, das wir in zwei Teile gesplittet haben, was euch nachher erwartet. Dann haben wir noch einen kleinen Beitrag von der Roten Hilfe zu einem Prozess, der ansteht. Und unter anderem haben wir euch ganz viele Veranstaltungshinweise auch mitgebracht, genau, und werden dann vielleicht zum einen oder anderen noch was sagen. Und sonst haben wir euch ganz, ganz viel Musik mitgebracht. Unter anderem sind heute auch mal Musikwünsche dabei von Zuhörerinnen. Genau, das um das mal zu entschuldigen heute. Genau, und jetzt kommt aber erstmal mit Raised Youth mit Fight the Scum. Am 11. September sollte in Pößneck das diesjährige Nazi-Spektakel Fest der Völker stattfinden. Eine Veranstaltung mit überregionaler Bedeutung. Dazu wurden, wie in den letzten Jahren, auch Nazis aus anderen Ländern erwartet. Letztendlich haben sich die Organisatoren um den Nazi-Kader André Kapke aus Jena aber kurzfristig entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Der angekündigte Gegenprotest hätte damit nichts zu tun. In den letzten Jahren gab es Widerstand breiter Bevölkerungsschichten gegen das Fest der Völker, aber auch gegen andere Nazi-Aktivitäten. Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete vielleicht der Protest gegen den Nazi-Aufmarsch in Dresden im Februar diesen Jahres. Die Nazis haben also gerade nicht mehr viel zu lachen. Alle sind gegen sie und von Antifas, Gewerkschafterinnen bis CDU-Politikerinnen setzen sich ihnen alle in den Weg und blockieren. Der Traum aller antifaschistischen Gruppen? Endlich nicht mehr allein gegen Nazis und Faschisten? Mitnichten. Am Freitag, dem 10. September, findet in Jena eine Demonstration unter dem Titel »Kein Volk, kein Fest, kein Volksfest – Destroy the Spirit of Dresden« statt. Deren Organisatorinnen meinen, dass keineswegs alles Friede, Freude, Eierkuchen sei. Am Telefon haben wir Arne vom Vorbereitungskreis. Hallo Arne. Hallo. Warum die Demo eigentlich am Freitag? Also wir wollten das Fest der Völker zum Anlass nehmen, um diese Demo zu machen. Zum einen Teil geht es uns darum, nach wie vor gegen das Fest der Völker und gegen Nazis aufzutreten, auf die Bedeutung des Fest der Völker hinzuweisen, als eine Schnittstelle oder eine Plattform, sich europaweit zu treffen, also für die Nazis. Und zum anderen geht es uns mittlerweile auch darum, unsere Problematik mit den Gegenprotesten, wie sie zurzeit laufen, aufzuwerfen. Deswegen auch dieser zweite Teil des Mottos. Genau, die Demo trägt nämlich einen Untertitel, den Namen Destroy the Spirit of Dresden. Was muss ich denn darunter verstehen? Was für ein Geist weht denn gerade durch Dresden? Ja, also ich würde eher sagen Geister. Es ist zum einen ein sehr problematischer, großer Nazi-Aufmarsch, dieser Trauermarsch um den 13. Februar herum, den du dann wahrscheinlich auch meintest, dass das eben so dieser größte Anti-Nazi-Event diesen Jahres war. Genau. Und zum anderen, es gab dieses Jahr das erste Mal eine sehr große Gegenmobilisierung. Diese Gegenmobilisierung, die hat sich jedoch nur auf die Nazis konzentriert und nicht thematisiert, oder diese Thematisierung ist völlig hinten runtergefallen, warum dieser Nazi-Aufmarsch gerade in Dresden im Kontext dieses Gedenken des Bombenangriffs des Alliierten auf Dresden so groß werden konnte. Also was waren die Anknüpfungspunkte der Nazis, dass sie dort so massiv auftreten konnten und auch wollten? Und das ist nicht thematisiert worden, das heißt, da ist im Grunde genommen für einen Minimalkonsens drumherum geschifft worden. Und das ist nur am Rande dann aufgetreten. Was man in Dresden gesehen hat, war dieses breite Bündnis. Und dieses Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, Vereinen etc. ist ja durchaus relativ neu. Das heißt, da haben inzwischen irgendwie relativ viele Leute schon erkannt, dass Nazis und das, was sie sagen und machen, durchaus ein Problem ist. Und jetzt denke ich mir so, wäre das nicht für eine radikale Linke irgendwie ein ziemlich guter Anknüpfungspunkt, um da reinzugehen und auf Themen hinzuweisen? Ursprünglich ist das eigentlich das Konzept der Antifa gewesen. Die Antifa ist angetreten, gegen Nazis aufmerksam zu machen, auf dieses Nazi-Problem aufmerksam zu machen, aber gleichzeitig auch durch die Proteste auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen. Zum Beispiel, dass es antisemitisches und rassistisches Denken in der Bevölkerung gibt. Was jetzt in Dresden passiert, ist eher das Ding andersrum. Die Kritik konzentriert sich auf die Nazis und klammert aber aus, dass es diese gesellschaftlichen Phänomene auch in der, sagen wir mal, in der Normalbevölkerung oder im gesellschaftlichen Mainstream gibt. Das heißt, es wird sich eigentlich mehr oder weniger darauf eingeschossen, dass Nazis die Buhleute sind. Und es wird drumherum geschifft, es wird nicht genannt, dass sich dort gerade in Dresden infolge dieses kollektiven Trauerns um die Opfer dieses Bombenangriffs, dass dort im Grunde genommen ganz viele Sachen aufgenommen wurden, die Nazis auch vertreten. Wenn ich mich jetzt ein paar Jahre zurück entsinne, ich glaube, das war so 2005, 2006, gab es in Weimar im Bündnis gegen Rechts eine Diskussion darum, ob Sitzblockaden denn nicht eine Straftat seien und ob man dazu aufrufen könne, sich den Nazis in den Weg zu setzen und ähnliches. Ich finde, das wird inzwischen kaum noch thematisiert und Sitzblockaden sind irgendwie en vogue, sie sind in, habe ich den Eindruck. Und bietet dieses Konzept von Sitzblockaden nicht irgendwie auch die Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger, die ansonsten mit, naja, irgendwie so mit Demos vielleicht noch Erfahrung haben, aber mit anderen Sachen nicht so eine Möglichkeit, schon noch mehr auf gewisse Formen von zivilen Ungehorsam hinzuweisen und damit vielleicht auch so die Möglichkeit, diese ganze Gewaltdebatte vielleicht auch zu verschieben. Also wenn man gesagt hat früher, naja, die Antifas, die setzen sich ja den Nazis in den Weg und dann werfen die Steine und dass man jetzt versucht, so einen gemeinsamen Nenner vielleicht zu finden und damit halt irgendwie auch sagt, okay, die Antifas sind gar nicht die Bösen mit der Gewaltdebatte, weil die Scheiße ist ja die Nazis und dann irgendwie auch die Sachen, die machen und auch diese Ideologie drumherum. Also gibt es da nicht irgendwie auch sowas, wo die radikale Linke rein kann, um vielleicht einfach diese so alte Sachen aufzusprengen? Sagen wir es mal so, also Blockaden gibt es nicht erst seit Dresden und es das heißt noch lange nicht, dass sich die Antifa da nicht wieder beteiligen wird oder zumindest wir uns da als Gruppen, als Gruppen des Vorbereitungskreises uns nicht mehr an Blockaden beteiligen werden. Das ist freilich ein Mittel, was weiter angewandt werden kann. Es ist nur so, dass eine Blockade grundsätzlich erstmal selbst an sich nicht gewaltfrei ist. Es ist eine Zwangsmaßnahme gegen Nazis. Ihnen wird sich in den Weg gesetzt, ihnen wird der Weg versperrt. Sie werden an etwas gehindert. Das ist eine Zwangsmaßnahme. Und als solche Zwangsmaßnahme muss das auch offen kommuniziert werden. Was diese Zwangsmaßnahme erstmal ausschließt, ist, selber reine körperliche Gewalt anwenden zu müssen. Ne? Das wird ausgeschlossen und das lässt natürlich vielen Leuten Raum, etwas zu tun, ohne selber sich körperlicher Gewalt aussetzen zu müssen. Ich sage müssen, weil häufig kommt dann auch die körperliche Gewalt von der Polizei, zum Beispiel bei der Räumung dieser Blockaden. Andersherum ist es auch ein bisschen Augenwischerei, was dann dabei passiert, weil wenn diese Blockade steht und die Nazis nicht weiterlaufen, übernehmen den Job der körperlichen Gewalt eben die Polizisten. Und ich denke, dass hierbei ein ganz komisches Spiel stattfindet, was das Ganze langsam prekär macht. Und zwar, es wird dem Staat durch die Blockaden, so wie sie jetzt laufen, ein Mittel in die Hand gegeben, das Versammlungsrecht einzuschränken. Das ist passiert in dem Falle zwar nur für Nazis und es ist ganz toll, dass dann den Nazis der Event versaut wird, aber insgesamt kann das genauso auch nach hinten losgehen, so wie das jetzt gehandhabt wird, dass das Versammlungsrecht dadurch unterhöhlt wird. Und zwar dann in diesem Fall durch die Zivilgesellschaft. Ich denke, in der Richtung müsste es auch noch eine Diskussion geben. So. Und das ist eine Diskussion, die wir in eurer Sachtens gerade überhaupt nicht geführt. Nein, es ist eher so, dass vom Aktionsnetzwerk und anderen Gruppierungen das sogar noch forciert wird und zum Konzept erhoben wird. Sich selber als Verfassungsschützer suggerieren und es gibt eine massive Zusammenarbeit mit der Polizei. Dass der zivile Ungehorsam sich stellenweise auch gegen die Polizei wendet, das ist natürlich auch der Fall, weil sie steht ja auch häufig im Weg. Am Großen und Ganzen geht es darum, gemeinsam den Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Und das auch in Kooperation häufig mit der Polizei. Das ist zwar nicht nur der Fall, wird nicht von allen getragen, aber es gibt Teile, die dieses Konzept fahren. Und daher ist es eigentlich so, dass da auch wieder etwas in die andere Richtung losgeht. Die Anknüpfungspunkte werden immer weniger. Also es ist so, dass dort dann eine Politik gefahren wird, die vielleicht in die sogenannte Mitte der Gesellschaft hineinweist, aber diese wird nicht politisiert, sondern dem wird ein Angebot gemacht. Hier ist es ungefährlich, es ist legitim, es ist staatstragend, sich den Nazis in den Weg zu stellen. So dieser reine Anti-Nazi-Konsens, den ihr so angreift, dass auf andere Themen überhaupt nicht mehr so eingegangen wird, dass es auch überhaupt nicht mehr problematisiert wird. Das ist die Gefahr, die jetzt gerade besteht. Das heißt, um massenkompatibel zu werden, werden Positionen erstmal wenigstens nicht mehr genannt, wenn nicht aufgegeben. Ich würde sagen, dass es jetzt erstmal so läuft, dass sie nicht mehr genannt werden, aus taktischen Gründen, um mögliche Bündnispartnerinnen nicht zu vergrätzen. Okay, aber das heißt, irgendwie der reine Anti-Nazi-Konsens reicht euch einfach nicht mehr. Ihr sagt irgendwie, es muss mehr kommen, aber was kommt denn dann? Also wenn Antifa sich von reinen Anti-Nazi-Veranstaltungen so ein bisschen abwendet und diese kritisiert, dann muss ja irgendwas anderes dann kommen. Das ist natürlich freilich ein Problem, weil bisher ist die Antifa-Praxis sehr häufig an den Nazis kleben geblieben. Das ist vielleicht noch so eine Taktik aus den 90ern, weil in den 90ern war es auch so, dass erstmal weite Teile des gesellschaftlichen Mainstreams Nazis nicht wirklich als Problem sehen wollten und wenn dann maximal als Imageproblem. Bei diesem Imageproblem ist es geblieben bis jetzt, Aber es hat sich doch schon ein breiterer Konsens entwickelt, Nazis nicht zu einer politischen Kraft werden zu lassen. Dadurch sind sie jetzt auch zurzeit politisch geächteter und mehr in die Enge getrieben, trotz ihrer Wahlerfolge, als in den 90ern zum Beispiel. Ne? Das ist der Fall, aber das heißt noch lange nicht, dass wir genau dabei dann jetzt stehen bleiben müssen. Also es gibt genauso Antifa-Gruppen, die sich auch zum Beispiel gegen solche Sammellager für Flüchtlinge wie Katzhütte oder sowas wenden. Mhm. Es gibt genauso mittlerweile irgendwelche abstruse Bürgerinitiativen, die mit antisemitischen, mit verschwörungstheoretischen Weltbildern arbeiten und dort eben dann ihr Deutschtum ausleben, die jetzt nicht offenkundig Nazis sind. Nehmen wir mal das Beispiel Pro Arnstadt. Also es gibt schon, man könnte dieses Feld auch erweitern darum, dass es innerhalb der Linken sehr häufig zu antisemitischen Ressentiments im Zusammenhang der Erklärung der derzeitigen Krise kommt. Also dieses Ding, die Banken machen's Geschäft und die Hedgefonds machen alles kaputt und so. Also dass da so eine verkürzte Kapitalismuskritik kommt. Das sind alles Felder, wo eine Antifa eigentlich zu Stellung beziehen müsste. Das heißt, es gibt irgendwie innerhalb der nächsten Monate und wahrscheinlich sogar Jahre genügend innerhalb der Antifa zu diskutieren und vielleicht irgendwie auch mit Einflüssen von außen und so, um eine neue Positionierung vielleicht auch hinzubekommen und die eigene Diskussion voranzutreiben. Diese Diskussion gibt es. Diese Diskussionen werden selten oder häufig nicht zusammengeführt, sagen wir es mal so. Und es ist natürlich auch nach wie vor, also da eine funktionierende Nazi-Struktur oder funktionierende Nazi-Struktur nicht unterschätzt werden. Und es darf auch nicht unterschätzt werden, dass es Straßen-Nazis nach wie vor gibt. Also das sollte man nicht herunterspielen. Es ist nur so, dass in letzter Zeit das immer häufiger nur an Nazi-Events, an dem Event, an der medialen Öffentlichkeit kleben geblieben wurde und da dann die Arbeit drauf konzentriert wurde. Und es kann vor allem auch, dass nicht der ländliche Bereich beachtet wird oder zu wenig beachtet wird, so, ne, was dort los ist und so. Und ich denke schon, dass da eine ganze Menge Nachholbedarf auch für die Nazis ist. Was übrigens auch zum Beispiel in Dresden mit Schuld ist an dieser Entwicklung dort, ist, dass die Antifa zwar eine radikale Kritik an dem, was in Dresden passiert hat, also zum Beispiel an diesem Gedenken, dass sie sich aber zu wenig darum bemüht hat, diese radikale Kritik auch irgendwie transformiert hat, um sie in einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es ist dann eigentlich zwischen diesem Anspruch der radikalen Kritik und der Vermittlung nichts geblieben, außer, mehr oder weniger ein dissendes Auftreten in der Öffentlichkeit. Und das müsste auch thematisiert werden. Okay, das heißt, irgendwie die Diskussionen werden relativ vielschichtig geführt werden müssen. Und vielleicht ist ja die Demo am Freitag in Jena ganz einfach so, auch so ein Punkt dabei, wo man das Ganze mal nach außen tragen kann und vielleicht auch, wenn man sich mit Leuten unterhält, nochmal so ein paar Stichpunkte rausgreifen kann, was da so gerade der Diskussionsstand ist und was die Probleme noch mit sind. Ja, sagen wir es mal so, ganz kurz, Redebeiträge, die werden sich um die Themen Nation, Gewaltfrage an sich, aber auch es wird einen Text geben gegen diese geplanten Bankenblockaden am 18. Oktober in Frankfurt-Main. Mhm. Also wo eine Kritik daran formuliert wird. Okay, aber wenn ich mir diese Redebeiträge anhören will, wann muss ich denn am Freitag in Jena sein? Es ist ganz einfach so, dass dass die Demo 19 Uhr anfängt am Engelplatz und wer von Erfurt hinfahren möchte, wir fahren zusammen, wir treffen uns am Erfurter Hauptbahnhof 17.30 Uhr und der Zug fährt 17.48 Uhr. Also, dass wir da nicht alleine hin müssen und dass wir das schön zusammengehen können. Okay, dann danke ich dir erstmal vielmals und fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Am Freitag ist also die Demo. Kein Volk, kein Fest, kein Volksfest. Destroy the Spirit of Dresden. Und wer aus Erfurt dahin fahren will, trifft sich einfach um 17.30 Uhr mit den anderen Leuten und Interessierten am Bahnhof. Dann geht es 17.48 Uhr los und ab 19 Uhr auf dem Engelplatz in Jena geht die Demo los. Und vielleicht ist so ein Teil der Diskussion, der innerhalb der radikalen Linken stattfinden wird, wie auch immer. Vielen Dank nochmal. Ja, das war jetzt der Beitrag, oder besser gesagt der Schnack oder das Interview mit Arne. Und zwischendurch lief der Dix, Dix hate the police und jetzt kommen the Flashes Gay Holidays. Viel Spaß mit. Put on your euch wahrscheinlich ein wenig leid tun, dass wir heute auf Radio Frei sind. Aber warum sollte euch das eigentlich leid tun? Das ist das Schönste, was euch heute Abend passieren kann. Das sind und waren die Big Boys mit Fun, Fun, Fun. Und davor habt ihr What We Feel gehört mit Good Night White Bride, eine russische Punk-Hardcore-Kapelle, die sich inzwischen aufgrund der Repression in Russland aufgelöst hat. Und als nächstes kommen wir zu einem Hörerwunsch, und zwar zum Laubsägen-Massaker 3. Unmut spannt sein blaues Band. Come on. So, und jetzt kommt die Rote Hilfe-Rubrik. Hände weg von unserem Fahrer. Unter diesem Motto mobilisiert die Rote Hilfe Ortsgruppe Erfurt zum Prozess gegen den Fahrer des Lautsprecherwagens der Demo gegen die Räumung des besetzten Hauses am 16. April 2009. Als sich die Demonstration mit ihrem Lautsprecherwagen in Bewegung setzen wollte, wurde der Fahrer von vermummten Polizisten unter Einsatz von Pfefferspray aus dem Wagen gezogen. Den Betroffenen wären Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte Körperverletzung vorgeworfen. Der Termin wurde auf Dezember verschoben. Ganz wichtig, eigentlich war der für den 13. September angekündigt, ist aber jetzt im Dezember. Der Betroffene will die Verhandlungen öffentlich führen und wünscht sich dazu breite Unterstützung und viele nette Menschen im Gerichtssaal, vielleicht auch einige davor. Zwar wurde der Prozess verschoben, aber die Unterstützung wird auch im Dezember vonnöten sein. Wer darüber hinaus sich an die Rote Hilfe Ortsgruppe Erfurt wenden möchte, die nächste Anlaufstelle ist am 14. Oktober im Filler hinter dem Verdi-Haus in der Schillerstraße 44 um 18.30 Uhr. We'll be right back. libertad, igualdad, solidaridad, sin perros y anarquistas, libertad, igualdad, solidaridad, perros y anarquistas, libertad, igualdad, solidaridad, sin perros y anarquistas, libertad, igualdad, solidaridad, perros y anarquistas. Ja, das war Rush, Kommentar 43. Und davor liefen Reno 39 mit No Compromise. Und jetzt kommt eine Band aus Kharkov in der Ukraine, Piatnica mit Soldat. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, я солдат. Я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая рана. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Уе, уе, о. Я солдат. Мне обидно, когда остается один патрон, только я или он. Последний вагон, самогон, нас таких миллион. О-о-о-о, я солдат. И я знаю свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война, теперь ты довольна. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая рана. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Уе, уе. I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, soldier, soldier. I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier. Солдат, солдат, я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая рана. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Уе, уе, о. Berliner Republik wird 20 Jahre alt. Das muss gefeiert werden. Vom 1. bis zum 3. Oktober feiern mehrere hunderttausend Deutsche in Bremen das 20. Jubiläum der Wiedervereinigung und 61 Jahre BRD. Doch es regt sich Widerstand. Diese Feierlichkeiten dienen der Festigung des nationalen Zusammenhaltes und der Konstitution einer deutschen Identität. Du bist Deutschland-Kampagne, Fußball-WM der Männer 2006 und 2010, Wir sind Papst und das Wunder von Oslo sind nur einige Beispiele für das neue deutsche Wir-Gefühl. Doch die schnöde Versicherung, Teil einer nationalen Gemeinschaft zu sein, ist keine vernünftige Antwort auf die Unerträglichkeit der herrschenden Zustände, zu denen Deutschland gehört. Denn es geht nicht nur um Schwarz-Rot-Geil. Es geht auch um einen Staat, der Arbeitszwang, Studiengebühren und Hartz IV, der Krieg und EU-Außengrenzen gewährleistet. Wir wollen keine Deutschland. schöne Leben. Kein Tag für die Nation, kein Tag für Deutschland. Kommt zur Demonstration gegen die Einheitsfeierlichkeiten am 2. Oktober nach Bremen. Alle Infos gibt es auf bremen310.hoftu.org. Ja, das war der Jingle zur Demo am 3. Oktober. Und ich finde, das kann man nicht früh genug schon mal einplanen. Ja. Also da wird nicht nur in Bremen was laufen, sondern auch in Jena, aber da kommen wir dann später noch dazu. Und im Hintergrund hat man schon eine Version von Deutschland muss sterben von den Sputnik-Boosters gehört. Und da das Lied von Slime Original mich über die Deutschland-WM gerettet hat, weil ich in der tiefen Provinz in Bayern gesessen bin und es einfach nicht mehr ausgehalten habe, das hat mir einfach das Leben verschönert und ich habe es gerade noch geschafft, mich nicht umzubringen hier. Das war ganz schön schwer während der WM hier irgendwie so unbeschadet durchzukommen, fand ich. Also das war schon sehr grenzwertig ganz oft. Ja, hauptsächlich, wenn man keine Leute dabei hat, die vielleicht mal losziehen und ja, ach, keine Ahnung. Das ist eine Multis-Land-Region, wo Leben und Nobel keinen interessieren. Wo alle Menschen ihr Echt verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Der Himmel, rot ist die Erde. Stolz sind die Hände der Bonzenschweine. Doch der Bundesabwehr stürzt weit ab. Denn Deutschland, wir tragen dich zum Grab. Wo Faschisten und Multis das Land regieren. Wo Leben und Umwelt keinen interessieren. Wo alle Menschen ihr Ich verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Raketen und Panzer den Frieden sichern. AKWs und Computer das Leben verbessern. Bewaffnete Roboter überall. Doch Deutschland, wir bringen dich zum Fall. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland. Das war ein Slime mit Deutschland muss sterben. Und gut, das Lied ist Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre entstanden. Und man muss vielleicht schon sagen, dass der Diskussionsstand inzwischen hoffentlich auch bei Slime ein anderer ist. Und das Land nicht nur so doof ist, weil da die Faschisten und die Multis regieren, sondern das hat ja einfach auch was mit anderen Problemen und Nationalismus und Antisemitismus und viel mehr zu tun. Und ja. Aber zumindest konnte man den Refrain, also Monat sagt ja, Deutschland muss sterben, kann man ja schon dazu stehen. Das kann genau. man auch gut finden. Also es ist immer ganz schön schwierig, finde ich auch gerade bei älteren Bands, dass man einen hundertprozentigen Text findet, wo man sagt. Ja, man muss es halt ein bisschen einordnen irgendwie, dass damals die Diskussion einfach anders war. Und dieses ja. Deutschland muss sterben, das wurde ja dann irgendwie auch von anderen Bands noch so adaptiert. Ich kann mich noch an ein Egotronic-Konzert im besetzten Haus in Erfurt erinnern, wo das dann zu Deutschpunk muss sterben wurde. Aber nicht hier, nicht bei Reibungspunkt. Hier muss der Deutschpunk nicht sterben. Wir haben ein Herz für Deutschpunk, oder? Wir spielen Schleimkeim in Gotha. Da gibt's einen Laden. In Gotha, da gibt's einen Laden. Da gibt's das Pilz auf Raden. Und es ist kein Bier mehr da. Scheißegal, wir sind in Gotha. Schon kurz nach elf sind wir hier, erzählen uns hin und trinken Bier. Und kurz nach zwölf ist soweit, alle voll, alle breit. In Gotha, da gibt's ein Laden, da gibt's das Pilz auf Rad. Und es ist kein Pilz mehr da. Scheißegal, wir sind in Gotha. Schon kurz nach elf sind wir hier, erzählen uns hin und trinken Bier. Und kurz nach zwölf ist soweit, alle voll, alle breit. Gotha, gibt's einen Laden, da gibt's das Pilz am Rad. Und es ist kein Pilz mehr da. Sind scheißegal, wir sind in Gotha. In Gotha, da gibt's einen Laden, da gibt's das Pilz am Rad. Und es ist kein Pilz mehr da. Scheißegal, wir sind in Gotha. Jetzt kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Regelmäßig am Dienstag ist um 18 Uhr die Küche für alle und ist am besten, wenn man da auf der händehoch.blogspot.de Seite nachguckt, wo die jeweils ist, weil die ab und zu ändert. Manchmal ist es in der offenen Arbeit, manchmal bei Radio frei oder auch draußen. Genau. Schön, ist es draußen. Ja, wolltest du noch irgendwas dazu? Nö, ich wollte nichts dazu sagen. Ich wollte eigentlich gleich weitermachen mit der Demo morgen. Dass der Tod das Interview gemacht, dann kann ich das nochmal sagen. Morgen ist Demo in Jena. Kein Volk, kein Fest, kein Volksfest. Destroys the Spirit of Dresden, da ging es ja schon am Anfang um die Thematik. Und Abfahrt ist um 17.30 Uhr am Erfurter Hauptbahnhof. Vom 10.9. bis 19.9. ist in Berlin volles Programm. Das heißt, da lohnt sich auch durchaus mal, die 300 Kilometer zu fahren und dann in Berlin bei den Inter-Squad Days teilzunehmen. Action, Workshop, Partys, Demos, Squatting, das ganze Programm. Was es genau gibt, gibt's auf intersquadberlin.blogspot.de oder intersquadberlin.wikia.com. Da ist hoffentlich ganz so viel aufgelistet, weil 9 Tage Unterhaltung mit irgendwelchen Squatties, das stelle ich mir sehr aufregend vor. Das wird, glaube ich, auch ziemlich aufregend. Die wollten nämlich einen großen Platz von der Stadt und die Stadt hat nichts rausgerückt. Und das heißt wohl, die werden gleich zur Tat scheiden und sich einfach irgendwas nehmen. Der Potsdamer Platz vielleicht. Keine Ahnung, was die da vorhaben. Der sollte reichen. Auf jeden Fall gibt es da ganz, ganz viel, extrem viel unterschiedliche Sachen da dazu. Und unter anderem geht es auch um ein von der Räumung bedrohtes besetztes Haus. Das Haus wurde vor 20 Jahren besetzt, wurde dann legalisiert. Jetzt ist es mittlerweile wieder illegalisiert, also es zeigt auch so die Geschichte, wie das dann auch gehen kann. Wenn man Verein gründet, hat es überhaupt nichts zu bedeuten, dann stehen sie wieder kurz vor der Räumung und die gehen da dazu über, dass sie auch sagen, sie wollen das offensiv in die Öffentlichkeit bringen und das Motto der Demo, das heißt kein Gerede, nur die Taten. Und was mir da dazu noch auffallen ist, da wollte ich noch schnell 2 Sätze vorlesen. Wir werden die Sache selbst in die Hand nehmen. Das heißt, wir werden gemeinsam versuchen, das Problem über Aktionen in eine öffentliche Diskussion zu bringen. Und das Problem ist für uns nicht die Bedrohung der Liebig 14, auch nicht die verfehlte Stadtpolitik, sondern die kapitalistische Gesellschaft mit allen ihren Herrschaftsformen an sich. Und dazu wollen die dann zur Tat aufrufen und auch in die Tat übergehen. Wie das ausschaut, wird man dann sehen. Und genau, weiter geht's. Wahrscheinlich eher mit musikalischen Leckerlesen, für die man auch gar nicht so weit fahren muss. Nämlich für das Frittenbude-Konzert, das am 15.09. in Erfurt sein wird, im Zentrum. Mhm. Hat auch in letzter Zeit mal ab und zu so Diskussionen ausgelöst, Frittenbude-Konzerte. Ich weiß nicht, ob du was mitbekommen hast. Nee, überhaupt nicht. Ja, da ging es um Sexismus. Also da hat sich eine Person auf der Bühne ausgezogen und da waren ganz komische Leute halt dabei, die haben das übelst abgefeiert und dann haben die gesagt, nein, da haben wir keinen Bock drauf, haben das Konzert abgebrochen. Und nachher ist dann so eine Diskussion entstanden, auch im Nachhinein, wo sie sich selber dann gar nicht sicher waren, das war das selbstbestimmt, war es nicht selbstbestimmt, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt dazu auch weiß nicht viel und habe die Diskussion auch nicht ganz mitbekommen, auf jeden Fall war es interessant, die setzen sich auf jeden Fall da sehr stark auch mit auseinander, fand ich halt. Ja. Okay. Also die haben dann auch mal Bock, nicht mehr weiter zu spielen, wenn es ihnen zu doof wird. Zumindest. Ja. Okay, vielleicht finden wir auf der MySpace-Seite von Frittenbude ja noch irgendwelche Sachen dazu oder irgendwelche Statements noch. Die heißt www.myspace.com/Frittenbude. Ja, dann ist am 16.09. in Erfurt um 20.30 Uhr ein Vortrag in der offenen Arbeit mit Diskussion von der Konfrontation zurück zum Bitten zur Kritik der gewaltfreien Kommunikation. Und am 18.09. um 20.30 Uhr ebenfalls in der offenen Arbeit offene Rechnung, Diskussionsveranstaltung zur sozialen Krise in Griechenland und das machen die Leute von der klassenlosen Gesellschaft machen? Habe ich das Freunde der klassenlosen Gesellschaft, ja. Freunde der klassenlosen Gesellschaft. Zusammenarbeiten mit Bildungskollektiven der Rosenau-Luxemburg-Stiftung, glaube ich. Das könnte auch total spannend werden, aber ich bin dummerweise nicht da. Okay. Und dann gibt es am 18.09. auch eine Demo und die ist eine Anti-Atom-Demo, nennt sich Ausgestrahlt. Und da gibt es Informationen unter www.ausgestrahlt.de. Und ihr habt es vorhin schon im Jingle gehört. Der 3. Oktober naht und damit das große Volksfest der Deutschen und in Bremen werden anscheinend dieses Jahr die großen Feierlichkeiten und wahrscheinlich auch die großen Gegenfeierlichkeiten sein. Es gibt eine Demo, kein Tag für die Nation, kein Tag für Deutschland, eine antinationale Demo in Bremen. Mehr dazu unter bremen310.hopto.org. Ja, und genau auch am 3.10. in Jena findet auch eine antinationale Demo statt unter dem Motto Schwarz-Rot-Gold sind ja nicht mal alles Farben. Hat auch die Bewandtnis, dass die Farben irgendwie aus Jena kommen und irgend so ein Konstrukt, ach, keine Ahnung, genau. Was die da wollen. Das sind auf jeden Fall Deutsche, lass doch gesagt sein, Schwarz-Rot-Gold sind ja nicht mal alles Farben. Genau. Und weil der Tag heute so schlecht war, eigentlich wäre gern jemand Rollbrett gefahren. Ja, wäre ich gerne. Ich habe da gerade so Blut geleckt und würde das, glaube ich, gerade gerne öfter machen, aber das Wetter lässt es nicht zu. Die nassen Straßen sind scheiße. Aber es gibt schöne Musik zum Rollbrettfahren von den Wise Guys. Eigentlich ein Lied von Black First aus Köln, aber die Wise Guys mit Rollbrett. Und wir sind raus und verabschieden uns und hören uns in 2 Wochen wieder. Ja, genau. Ihr könnt ja die Augen schließen und ein bisschen vom Skaten träumen. Viel Spaß. Bye, bye. Der kleine dicke Dieter sät zu singen, Papp, Papp, ich muss ein Rollbrett haben, weil man mit dem Ding schneller, viel schneller als auf Rollschuh fahren kann. Nix sät oder Papp, du hast doch schon eine Kette und Karrierewahn. Der Mann, die Rad am Bühle war, meint, das fangen wir ja nicht jetzt an, meint, das fangen wir ja nicht jetzt an. Der kleine dicke Dieter war am nächsten Tag bei singen Papp im Hobbykeller drin. Und Bobben in der Küche vor Claudia, den Mam, Mam, hast du mein Rollschuh nicht gesehen? Nee, seht doch, der Mam, sag mal lieber, wo der kleine Bühlbrett litt. Da ruft der Dieter von der Straße rup, ich han jetzt neues Claudia Papp mit. Komm, lass John, lass mal Rollbrett fahren. Komm, lass John, lass mal Rollbrett fahren. Komm, lass John, lass mal Rollbrett fahren. Komm, lass John, lass mal Rollbrett fahren. Komm, lass John, lass mal Rollbrett fahren. Komm, lass John, lass mal Rollbrett fahren. Der Mann kommt voll gepackt vom Supermarkt, hey, da schoss das Rollbrett um die Ecke.